Damit gehen die letzten Minuten des Räteradios, zumindest der mobilen Variante, zu Ende. Es ist kurz vor 8. Wir werden hier dann vielleicht kurz zu unserem Gespräch umbauen. Mikrofone und dergleichen sind schon da. Wir wollen das auch mit aufnehmen und auch entsprechend übertragen. Das heißt, im Grunde brauchen wir noch drei Sitzgelegenheiten, denke ich. Oder werden es mehr werden? Und dann werden wir uns dahin begeben, wo Daniel jetzt gerade noch sitzt. Wunderbar. Ulrich, die Mikrofone und dergleichen, das ist alles. Ja, bitte. Traut sich nicht. Bitte noch rein. Bitte rein. Das geht noch nicht. Aber gleich. Ja, ich fange einfach an, auch wenn noch nicht vielleicht alle die Treppen heraufgefunden haben oder sich hier reintrauen. Einen ganz kurzen Vorspruch, weil das Hauptgespräch sollt ihr miteinander führen, also die beiden Künstler, die den Kurt Eisner Kulturpreis für dieses Jahr bekommen haben. Vielleicht nur ein bisschen was zur Kurt Eisner Kulturstiftung, die es jetzt seit 20 Jahren gibt. Das ist eine einzigartige Angelegenheit. Ich wundere mich immer, dass es eigentlich noch nicht imitiert worden ist. Es ist ein ganz einfaches Modell. Wir haben eine Grafikmappe gemacht, damals als Erinnerungszeichen, lebendiges Erinnerungszeichen zu Kurt Eisner und dem damaligen gesellschaftlichen Aufbruch, der bedeutet hat, dass eine offene Gesellschaft im Gegensatz zu dem militärischen, feudalistischen, nationalistischen Vorgängergesellschaft sich entwickelt. Wir wollten da ein Erinnerungszeichen machen, das auch weiterlebt und nicht nur angeklotzt werden kann wie ein Stein oder wie eine Platte, was man üblicherweise macht, sondern etwas, was auch tätig ist. Und eine Struktur schafft. Die Kurt Eisner Kulturstiftung ist die einzige Kulturstiftung in Deutschland, wenn nicht in Europa, wenn nicht darüber hinaus, die expressis verbis politische Kunst fördert. Was andere Stiftungen, egal ob sie von der Dresdner Bank, von der Deutschen Bank oder von Siemens sind, natürlich nicht machen. Es ist die einzige Stiftung dieser Art und ich denke, es ist auch so etwas wie eine unabhängige Struktur, kulturelle Struktur, die es in diesem Lande eigentlich notwendig braucht, weil die üblichen Wege ja doch schon sehr große Abhängigkeiten bedeuten und so weiter. Keinen langen Vorspruch, ich möchte den beiden Preisträgern eine Zeitung übergeben. Das ist die Neue Zeitung, das ist die Zeitung, die Kurt Eisner selber herausgegeben hat, im Jahre 1918-19, leider nur zwei Nummern, damals im Buchdruck gedruckt, auch mit dem Artikel Wir Toten auf Urlaub, das ist nicht von jemand anders, sondern von Kurt Eisner, 1918 bereits im Frühjahr erschienen, wo er noch nicht in der Freiheit war. Er war ja als Pazifist mehrfach eingesperrt und hat wirklich also da schreckliche Zeiten erlebt. Wir haben die Nummer 3 gedruckt, im Buchdruck, zur damaligen Preisverleihung an Christian Boltanski. Es ist eine Rarität inzwischen, diese Nummer 3 gibt es also und ihr bekommt jeweils eine. Ich freue mich sehr, dass ihr den Preis bekommen habt. Ich hoffe, dass wir weiterhin diesen Preis verleihen werden können, dass ihr vielleicht euch auch in dieser Geschichte involviert und beteiligt. Und jetzt wünsche ich einfach, dass das ein gutes Gespräch weiterhin wird. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen im Kunstraum München. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend zu dem Künstlergespräch mit Shirin Homan-Sadat und Marot Langer-Philipsen begrüßen kann. Wir haben und das Kuratorium der Kurt Eisner Kulturstiftung hat die beiden Künstler aus einer ganzen Vielzahl von Bewerbern ausgewählt. Und sie haben sich mit sehr spannenden Projekten beworben. Und ich stelle Ihnen kurz die Künstler vor und die Projekte. Shirin Homan-Sadat ist Künstlerin, Architektin und Autorin. Und sie beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema Landminen und Streumunition. Und auf dieser Basis hat sie ein Projekt für die Kurt-Eisner Kulturstiftung entwickelt, zum 90. Jahrestag der Proklamation des Freistaats Bayern durch Kurt Eisner, dem ersten bayerischen Ministerpräsidenten. Das Projekt sah vor einer, also der, das Projekt hatte den Titel "Ist die Sicherheitsfrage ausstellbar? Ein demokratisches Experiment mit Hilfe von Landminen und Streumunition." Und es sollte eine politische Versammlung mit Kunstbeitrag werden. Die Idee war, dass sie dazu Politiker einladen wollte in das Ministerzimmer im Bayerischen Hof, wo auch der Sicherheitsrat tagt und wo eben auch dort vor dem Bayerischen Hof eine Minenräumung stattfinden sollte. Im Laufe des Projekts oder der Vorbereitung des Projekts hat sich die Idee verändert und Shirin ist dazu übergegangen, zu einer Meditation mit einem tibetanischen Mönch einzuladen. Dazu noch später mehr. Beim Maud Langer-Philipsen. Er arbeitet im Bereich experimentelles Radio. Er hat uns das Projekt des Räteradios vorgeschlagen. Er wollte an dem Tag, also an dem Vorabend der Proklamation des Freistaates Bayern, mit einem mobilen Radiostation rumfahren und senden und auch Gespräch mit der Bevölkerung suchen. Er wollte zu einem Demonstrationszug aufrufen und hat hinterher auch noch jemanden zum Gespräch eingeladen, von dem wir dann erfahren haben, wie der Lenin nach Bad Tölz gekommen ist. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen so vorab miteinander gesprochen. Ich würde gerne jetzt von euch erfahren, wie es eigentlich denn heute gelaufen ist. Also heute geht ja mit dem Künstlergespräch ein ereignisreicher Tag zu Ende. Was sind so die Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Wie ist das in der Bevölkerung angekommen, eure Projekte? Wie ist es gelaufen? Shirin, vielleicht fängst du es an? Ja, also ich komme nach Bayern zurück, habe ich mir überlegt. Das ist jetzt erstmal meine erste Sache. Also ich habe gestern, du hast eine Sache vergessen, also die Minenräumung, die ich auch vorgeschlagen habe, die hat sich auch verändert vom ursprünglichen Konzept. Also ich wollte eine Art Performance machen, wo ich in der Kardinal-Faulhaber-Straße sozusagen ein symbolisches Minenräumen mache. Und im Laufe der Zeit habe ich gedacht, nee, ich würde gern schlicht Unterschriften sammeln gegen Minen und Streumunition. Da habe ich unter anderem dann eben auch angefangen in der Kardinal-Faulhaber-Straße, die ja irgendwie sehr Schickimicki-Ort ist. Und ich habe gedacht, da wird gar nichts passieren. Und ich war gestern Abend und heute Morgen eigentlich sehr beeindruckt, dass selbst an dem Ort viele Leute anfangen zu diskutieren, stehen zu bleiben, zu unterschreiben, Sachen schicken und so weiter. Also ich Also ich kenne Bayern nicht gut, ich kenne München nicht gut und diese Gegenden eigentlich auch nicht. Und ich fand das sehr gut. Und im Bayerischen Hof, die Meditation ist sehr gut gelaufen. Auch der Bayerische Hof war sehr nett. Die hatten erst so ein bisschen Angst. Ich habe irgendwie 2 Tage vorher tatsächlich die Anfrage gekriegt, sicherheitstechnisch, worüber wir denn meditieren. Ja, ist ernsthaft wahr, waren sehr nett. Also ich komme wieder. Und wie ist bei dir gelaufen, Maul? Also die Minenräumaktion ist bei mir auch angekommen, auch wenn sie so überhaupt nicht stattgefunden hat, in Form verschiedener Telefonate des Kreisverwaltungsreferates aus München. Ich muss dazu sagen, mir sagt München durchaus etwas, weil ich hier geboren bin, aber schon sehr lange nicht mehr hier wohne und seit langen Jahren zum ersten Mal wieder etwas hier in München gemacht habe. Oder mache, denn das geht ja noch etwas, morgen und übermorgen geht es ja auch noch weiter. Also das Kreisverwaltungsreferat hat mich mehrfach angerufen im Rahmen dieser Demonstration, beziehungsweise nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz heißt es, eine sich fortbewegende Versammlung, die in Bayern im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern mit 2 Personen beginnt. Also wenn ihr euch zu zweit irgendwo bewegt, dann könnte das in Bayern schon eine Demonstration sein, die man vorher anmelden müsste, 78 Stunden vorher. Die Herrschaften waren alle sehr nett und insofern war das natürlich auch ein Teil dieses Projektes in der Vorbereitung. Wenn man solche Dinge formuliert und sie vielleicht etwas außerhalb der gewohnten Bereiche liegen, wie reagieren da Menschen drauf? Und also das Kreisverwaltungsreferat in Form von, glaube ich, mindestens 3 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern haben sich also darum gekümmert. Eine ganz dringende Anfrage war eben das Minen, das ist ja auch Minengeschichte. Grüß Gott, hier ist das Kreisverwaltungsreferat. Sind Sie da an dieser Minenräumen-Suchaktion beteiligt? Und dann meinte ich, welche Minen räumen zu? Ja, Sie machen doch diese Demonstration und da ist doch ein Minensuchfahrzeug auch dabei, oder? Also aus dem Radiomobil wurde dann ein Minensuchfahrzeug. Insofern hat es also wirklich stattgefunden, zumindest von dem Zeitraum, als die Polizei im Kreisverwaltungsreferat anrief und wiederum bei mir. Und das dauerte ungefähr einen halben Tag. Okay. Und lustigerweise hat sich diese diese Polizeiabenteuer etwas weiter fortgesetzt, weniger telefonisch. Als wir heute kurz davor waren, auf den Karlsplatz an ganz prominenter Stelle zu dürfen, was sonst nicht so einfach ist, aber auf dem Platz, auf dem Stachus wird gebaut. Deshalb durften wir also doch fast vor dem Tor schon Platz nehmen mit sehr launigen Polizisten der Direktion Altstadt. Zuvor gab es aber gewisse Schwierigkeiten. Ich bin angehalten worden mit diesem Räteradio. Wir saßen da zu neunt drin in diesem Moment. Wir sind deswegen nicht angehalten worden, sondern es sollte eine Verkehrskontrolle sein. Und aus dieser Verkehrskontrolle wurde auf einmal eine Drogenfahndungskontrolle, weil ich so rot gerenderte oder gerötete Augen hätte. Zu diesem Zeitpunkt war ich wieder angeschnallt. Ich hatte einen Kopfhörer auf, sprach in ein Mikro, fuhr mit einer Hand und hatte auch ganz in der Nähe ein Mobilfunktelefon, was nicht mit irgendwelchen Freisprechanlagen in Zusammenhang war. Das interessierte die nicht. Sie wollten mir etwas anbieten, wo ich erst meinte, das wäre doch schon fast Erpressung. Und darauf haben die natürlich auch besonders reagiert. Am Ende sollte ich, um diese fortbewegende Versammlung nicht in der Form zu, wie sagt man, um sie nicht platzen zu lassen, bin ich dann also mit einem dieser Beamten in den Park gegangen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, hinter dem Justizpalast, wo dieser hübsche Pavillon drin steht. Genau, dankeschön. Das ist schon so lange her, ja. Und an einem dieser Bäume durfte ich dann also dieses hübsche Glas füllen und zurückbringen und dann am Ende starten, in dem Falle dann drei Männer auf ein kleines Plastik, Anzeigetäfelchen, ob jetzt die roten Striche erscheinen würden, die da erscheinen müssten, wenn die Untersuchung negativ verläuft. Auf gut Deutsch, also auf Hanf, auf was wird man noch getestet? Auf Kokain natürlicherweise, noch zwei, drei Geschichten, das haben sie mir dann wiederum nicht erklärt, wollte ich dann aber ehrlich gesagt auch nicht wissen. Und das Schöne war eigentlich in dem Moment, wir haben wirklich ziemlich diskutiert und gab einige Missverständnisse und ich wollte immer die Geschichte nicht hören, die sie als Rechtsbelehrung verkauften, was sie nun wirklich nicht war, aber egal. Sie wollten dann weder die Urinprobe behalten, noch blieben sie unfreundlich, als sie dann feststellten, dass also meine Aussage richtig war, und sie haben mir also dann noch eine ganz besonders schöne Demonstration gewünscht und hatten einen, was ich nebenbei bemerkt, sehr spannend fand, warum die Münchner Drogenfahnder einen großen McDonald's-Aufkleber auf ihrer Frontscheibe haben. Aber das nur so nebenbei. Und jetzt hast du eine schöne Reliquie. Wird die denn im Kunstraum ausgestellt? Die durfte ich ja behalten, denn das Argument war, ich sollte sie nehmen, denn er könne sie ja dann verkaufen und das wären ja meine Spuren. Shirin, dein Projekt hat auch eine Vorgeschichte und du bist auch mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Willst du uns das mal erzählen? Ja, ich bin eigentlich gar nicht so richtig mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Also was passiert ist, ich habe halt diese Arbeit über Landminen gemacht und habe das Glück gehabt, einen Auftrag zu kriegen, für eine Ausstellung im Deutschen Bundestag eine meiner Kisten zu bauen, in der Landminen sind. Und das war eigentlich eine ganz schlichte Arbeit. Das war eine alte Munitionskiste, in der Originalminen natürlich entschärft fixiert waren, sodass man sie nicht rausnehmen kann. Die Kiste war im Löbehaus und wurde zur Eröffnung von Wolfgang Thierse und der Tatortkommissarin Ulrike Volkerts geöffnet. Und was passiert ist, Die anderen würden die Geschichte wahrscheinlich anders erzählen. Es gab eine große Diskussion darüber, ob diese Kiste sicher sei. Und ich habe mich halt geweigert. Es gab Diskussionen darüber, ob die Minen hinter Glas gezeigt werden sollten oder nicht. Und ich habe gesagt, das möchte ich nicht machen, weil ich keine Vitrine für Minen baue, sondern weil ich die Minenhüllen leer den Politikern so nah wie es geht unter die Nase reiben wollte. Und daraufhin wurde mir von der Frau, die im Bundestag das organisiert, eigentlich eine sehr nette Frau, gesagt, einen Tag vor der Ausstellungseröffnung, also wenn ich das ohne Glas zeigen würde, dann würde die Kiste abgesichert werden. Daher kommt auch der Titel der Ausstellung heute, des Projekts. Und sie würde verschlossen werden, was dann auch geschehen ist. Sie wurde sozusagen abgesichert mit einem Band, die wurde mit zwei Schlössern verschlossen, wirklich große Schlösser, und es stand eine Frau neben der Kiste, als ich in die Ausstellung kam. Das wurde dann irgendwie so ein bisschen pompös von dem Vizepräsidenten eröffnet, und mir wurde danach gesagt, ich sollte bitte auf mein Honorar, also nicht vom Bundestag, sondern von meinem Auftraggeber, die eigentlich eine sehr sinnvolle Sache machen, nämlich auch gegen Landminen zu arbeiten. Eigentlich hatten alle dieselbe Intention, muss ich dazu sagen. Ich soll auf mein Honorar verzichten und die Kiste am nächsten Tag sofort auf meine Kosten entsorgen, wo ich mich auch gegen geweigert habe. Und mit dem Gesetz bin ich insofern in Kontakt gekommen, weil ich mich das erste Mal durchgerungen habe, eigentlich meinen Auftraggeber zu verklagen. Also ich bin die Klägerin. Das Verfahren läuft noch. Im ersten Teil ist mir das Honorar zugesagt worden. Und ich fand eigentlich, dass die ganzen Involvierten, außer dass wir dieselbe Intention hatten, das Projekt viel besser gemacht haben, als ich es hätte machen können, weil außer der Landminenfrage eben die Sicherheitsfrage entstanden ist und es einfach so ad absurdum geführt wurde, dass ich dachte, toll. Also ich fand das in der Situation ganz schrecklich, war nicht gut drauf, aber diese absurde Geschichte, Plastikhüllen in einer Holzkiste im Bundestag oder im Löbehaus, was sowieso gesichert ist, zu zeigen und dann Angst davor zu kriegen, dass die Minen entfernt werden können, fand ich eigentlich wirklich absurd, weil jeder Joghurtbecher, der mittags im Bundestag gegessen wird, relativ einfach zu einer Mine gemacht werden kann, weil das Schwierige an Minen sind die Auslöser. Aber die Hüllen sind echt nicht gefährlich. So, also mit dem Gesetz habe ich eigentlich kein Problem. Ja. Du hast dein Projekt im Laufe der Vorbereitungszeit verändert. Du hattest dich mit einem anderen Projekt beworben gehabt und hast das im Laufe der Zeit verändert. Ja. Was war der Grund? Also der Grund war der, ich hatte ja ursprünglich vorgeschlagen für die Bewerbung bei der Kurt-Eisner Kulturstiftung, also die Struktur ist eigentlich geblieben, nämlich in Minenräumen, die Idee von Minenräumen und die Idee im Bayerischen Hof was zu machen. Also ich habe, als ich mich beworben habe, gesehen, dass dieses Mahnmal für Kurt-Eisner halt neben dem Bayerischen Hof ist. Ich kenne mich wie gesagt nicht aus, und da im Bayerischen Hof die internationale Sicherheitskonferenz stattfindet, haben bei mir die Bundestagsglöckchen geläutet und ich wieder über die Sicherheitsfrage nachgedacht. Ursprünglich war die Idee die, das Projekt abzuschließen, indem ich es auf die ursprünglichen Punkte zurückbringe, nämlich Minen wirklich faktisch räumen, also die echten Minen, nicht die im Bundestag, und vor allen Dingen das Ganze irgendwie zu befrieden, weil ich fand diesen, oder ich finde nach wie vor diesen Streit wirklich eigentlich lächerlich, also zumindest vom politischen her. Und ich wollte alle Beteiligten einladen in den Bayerischen Hof und das irgendwie übertragen. Zu dem Zeitpunkt, als ich mich beworben habe, das war glaube ich so im Mai, fing gerade dieser Prozess an. Und ich habe halt in dem letzten halben Jahr gemerkt, dass bestimmte Diskussionen wirklich nicht möglich sind. Und ich wollte aber immer noch befrieden. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich das machen? Und dann habe ich halt gedacht, welche Gruppe oder welche Individuen stehen für mich für gewaltfreie, friedliche Lösungen und vor allen Dingen auch für ein Auslassen an Gequatsche, nicht? Also weil das vor Gericht teilweise oder diese ganzen Diskussionen um diese Landminen im Bundestag, das war einfach nachher nur noch wie eine Waschmaschine für mich. Und so bin ich halt unter anderem auf diesen Lama, ist ein echter Lama gewesen, einen tibetischen Mönch gekommen, und auf die Idee der Meditation, also weil der steht für mich ein Symbol für gewaltfreies Handeln in politischen Kontexten, ein Unterlassen von zu viel Geschwafel. Und für mich persönlich finde ich das Konzept von Meditation sehr gut, weil ich eigentlich, glaube ich, mache relativ stille Arbeiten. Also so still mache ich sie sonst nicht. Aber das kam dann halt zusammen. Und das dann sozusagen in den Bayerischen Hof zu verpflanzen, fand ich dann irgendwie, also ich fand es überzeugend, aber ich fand es auch heute ganz toll. Ja. Genau. Ja, die Projektänderung, die hat ja heftige Diskussionen in der Kurt-Eisner-Stiftung ausgelöst. Habe ich gehört. Also nicht da. Es war vielen nicht klar gewesen, was der tibetanische Mönch mit Kurt-Eisner zu tun hat. Ja. Also ich glaube, der hat genauso viel mit Kurt-Eisner zu tun wie ich. Also ich bin zum Beispiel zur Kurt-Eisner-Stiftung oder über Kurt-Eisner weiß ich eigentlich nur über die Kurt-Eisner-Stiftung. Also das ist vielleicht keine besonders große Werbung für mich, aber vielleicht für eure Stiftung. Also ich bin, glaube ich, eine der Vertreterinnen, die nicht gedacht hat, oh, Kurt-Eisner, toll, da bewerbe ich mich mal, sondern ich habe gedacht, oh, da gibt's was für politische Kunst. Und so habe ich eigentlich erst Kurt-Eisner kennengelernt. Und der tibetische Mönch kannte Kurt-Eisner auch nicht, aber der kennt ihn jetzt auch. Also der hatte persönlich nichts mit Kurt-Eisner zu tun. Ich würde jetzt lügen, wenn ich das erzähle, aber der weiß das jetzt. Und er hat heute auch in der Meditation, das fand ich sehr interessant, weil ich weiß nicht, wie viele sich auskennen, aber es ist ja eigentlich eine sehr allgemeine, im tibetanischen Buddhismus sehr allgemeine philosophische und psychologische Form zu meditieren. Also zwischendurch wird was erzählt, zwischen der Stille. Und ich fand es heute sehr interessant, dass er ortsspezifisch über den Bayerischen Hof gesprochen hat, über Waffen und eben über den Ort. Also ich habe ihm eben auch das Mahnmal gezeigt. Das fand ich sehr interessant, weil er vorher natürlich wiederum von seiner Perspektive Angst hatte, dass es vielleicht um China gehen könnte. Er hat Familie in China. Also es war alles eine große Gratwanderung. Ich kann eigentlich auch eure Verwirrung verstehen. Die tut mir auch irgendwie leid, aber ich musste das jetzt machen. Und das war für mich eigentlich genauso, weil ich sozusagen einmal mit euch zu tun hatte und dann eben aber auch mit seiner Situation und eben mit dem Bayerischen Hof, der wissen wollte, worüber wir schweigen. Und ja, jetzt haben wir es gemacht und ich bin eigentlich sehr happy. Marold, wie war das bei dir? Hast du dich vorher schon mit Kurt Eisner auseinandergesetzt oder bist du auch durch die Ausschreibung zum ersten Mal mit der Person in Kontakt getreten? Nein, das war nicht das erste Mal, dass ich jetzt mit Kurt Eisner in Verbindung kam oder mich damit auseinandergesetzt habe. Entschuldigung. Um ehrlich zu sein, wann das erste Mal war, kann ich nicht wirklich ganz genau bestimmen. Es war während der Schulzeit, aber nicht, weil das besonders Thema des Schulunterrichts gewesen wäre. Daran kann ich mich wiederum schon erinnern, weil mich diese Zeit sehr interessiert hat, beziehungsweise vor allem auch die Ideen, die es da gab, wie man aus so einer Kriegszeit mit großer Autoritätshörigkeit, was ja jetzt bis heute, und da schließt sich ein wenig, finde ich schon auch der Bogen zur Sicherheitskonferenz, die ja mal Wehrkundetagung hieß, da werden ja ganz klare, eindeutige, autoritäre Strukturen bis heute entsprechend zelebriert, an denen kaum gerüttelt wird, außer zum Beispiel bei dem Matrosenaufstand, der in Kiel stattfand, kurz bevor dann die oder in den Tagen, bevor es dann zur Münchner Räterepublik kam, zum Beispiel. Also da gibt es viele, viele spannende Ideen, wie ich finde, eben auch für heutiges politisches Verständnis. Und umso mehr hat mich das dann gefreut, dass man diese Möglichkeit hatte, zu versuchen, das unter die Leute, anders unter die Leute zu bringen, mithilfe des Preises. Tatsächlich hat mich diese Bewerbung oder diese Ausschreibung deshalb eben auch interessiert, weil es dieser Art von politischer Preis in der Form ja nun überhaupt nicht gibt. Das wurde vorher schon gesagt, aber ganz praktisch, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich mache nicht nur experimentelles Radio, das ist ungefähr so ein größeres Radioprojekt pro Jahr. Ich komme aus dem darstellenden Kunstbereich vor allem, aber mit großem Blick auf den öffentlichen Raum in allen möglichen Varianten und im Austausch, um den es da selbst im Theater geht, um den Austausch geht es aber umgekehrt natürlich auch im Idealfall in einem Galerieraum. Und diese Art von Austausch, um die ging es jetzt natürlich auch gerade in dem Zusammenhang mit dem Räteradio. Also auf der einen Seite eine gewisse Erinnerungshilfe zu geben, was da im Einzelnen vielleicht passiert ist, kurz, schlaglichtartig. Zum anderen aber dadurch, dass man selbst einen ziemlichen Zeitrahmen da absteckt und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf Sendung ist, Also wir haben heute 8,5 Stunden insgesamt in einem Stück gesendet. Es war vorher mal unterbrochen gewesen, aber wir waren da im Grunde seit, eine Sache, die jetzt seit gut 2 Tagen durchgeht. Deswegen bin ich ja dann auch bei den Drogenfahndern gelandet. weil die das wiederum nicht verstehen konnten, wie man das jetzt ohne Hilfsmittel durchhält. Ja, da geht es ganz eindeutig um eine Art von Austausch, um eine Art auch von anzuregen, darüber nachzudenken, wie das heute vielleicht sein könnte, selbst wenn man das nur für den Alltag gebraucht und nicht in irgendeiner Form eine politische Organisation bildet, was ich persönlich ja auch ganz spannend fand, dass es damals ja auch darum ging, sich selbst zu organisieren und dass das möglich ist. Wir haben das heute im Rahmen des Räteradios länger auch diskutiert, dass das ja, wenn man es ganz praktisch machen wollte, heute vom Grundgesetz als solches nicht vorgesehen ist, mit anderen Worten verboten. Aber natürlich kann man das machen, also überall in jeder Sekunde, aber das ist dann so etwas wie 2 Menschen machen in Bayern eine fortbewegende Versammlung. Weil es diese Gewaltenteilung gibt im Grundgesetz etc. etc. Also es gibt einige Punkte, die da vehement juristisch dagegen sprechen. Aber warum sollte man das nicht tun? Und genau unter diesem Aspekt haben wir dann auch die verschiedensten Gespräche und Statements und Beiträge und Gedanken den Tag über gesammelt. Das wird morgen und übermorgen dann hier auch entsprechend zu hören sein. Es wird morgen hier auch nochmal eine Radiosendung geben am Nachmittag und ich versuche mit den Menschen, die dann hierher kommen, entsprechend auch nochmal immer wieder ins Gespräch darüber zu kommen. Gut, Eisner ist ja eine sehr vielschichtige Persönlichkeit gewesen, die für sehr viele Bereiche steht. Gibt es einen Bereich, der dich besonders interessiert hat an ihm? Was ich spannend finde, sind vielleicht weniger die einzelnen Bereiche jetzt so auf Anhieb, sondern vielmehr diese Art von Galionsfigur, die damit ja bis heute sich dann sie der Namen der Stiftung und wenn Leute dann heute auch auf der Straße zufälligerweise gefragt von unserer Seite sich an etwas erinnern, war es dann immer erstmal dieser Name und obwohl es ja da in dem Rahmen und diesem politischen Verständnis gar nicht so sehr um irgendwelche Anführer in dieser Form ging. Und das finde ich eigentlich verhältnismäßig spannend, weil das ist ja genau das, was einem heute auch als erstes gerne oft gesagt wird, dass es ja ganz schwierig wäre und im Grunde bräuchte man dann jemanden oder mehrere wenige, die dann sagen, was man machen, denken und tun soll. Und das ist, finde ich jetzt von heute aus betrachtet, etwas ambivalenter. Insofern erstmal natürlich auch spannender, war niemand dabei. Man kann das nur in dem Sinne lesen. Es gibt ja schon auch noch Augenzeugen, sehr alte aus dieser Zeit, Ohrenzeugen, Augenzeugen. Aber insofern spricht man da natürlich über etwas nachgeradezu ein Phänomen, was ich da erstmal grundsätzlich spannend finde. Wie war das bei dir, Shirin? Was hat dich an Kurt Meißner am meisten fasziniert? Also ich finde natürlich euren Wahlspruch ziemlich gut. Der Künstler muss als Künstler Anarchist sein, wobei ich das auf die Künstler nicht beschränken würde. Und wahrscheinlich müsste ich jetzt auch Anarchist definieren, das tue ich nicht. Also ich glaube, eine Form von freiem Denken, Freigeist, das ist sozusagen inhaltlich. Und was ich gemerkt habe bei den Unterschriftensammlungen oder dem Sammeln in der Kardinal-Faulhaber-Straße ist Spuren hinterlassen. Also sozusagen viele Jahre später, also ich fand das sehr interessant. Ich glaube, das wäre in Berlin, wenn ich den Namen gesagt hätte, vielleicht nicht so passiert. Ich war halt an dem Mahnmal und ich habe einfach gesehen, dass Leute anfangen, Geschichten zu erzählen. Und das ist eben einer meiner Bereiche, außer Kisten Geschichten erzählen. Und das fand ich sehr beeindruckend, Spuren zu hinterlassen und eben durch Geschichten, in dem Fall erzählte Geschichten. Wie war das mit dem Kontakt mit der Bevölkerung? Vielleicht Marold? Wenn man die Leute um ihre eigene Meinung fragt, ist das ja meistens nicht ganz so schwierig. Also mein einziges Problem, habe ich vorher schon beschrieben, war ein praktisches, dass ich also fahren, sprechen und Drogentests machen musste. Und deshalb nicht ganz so viel mich mit Interviews und Gesprächen und Fragen an zufällige Passanten wenden konnte. Dafür gab es aber ja noch viele Mitstreiter, die das dann ihrerseits getan haben und ziemlich viel zusammengetragen haben. Es gab also in dem Sinne niemand, meines Wissens nach, der nichts dazu gesagt hätte, was ich sonst oft aus solchen Zusammenhängen, jetzt wenn es, was weiß ich, das Fernsehen, was auch immer gibt, also es war sichtbar, dass man da mit einem Mikrofon unterwegs ist und in dem Moment aber nach diesen Dingen gefragt, Räterepublik oder ob man wüsste, was denn heute für ein Jahrestag sein könnte, so ganz unverfängliche Geschichten. Es gab da eigentlich immer Antworten darauf und es hätte wahrscheinlich viele Tage gedauert, all diese Geschichten, die dann da anfingen oder die man hätte weiter initiieren können, zu sammeln. Also da gab es entsprechend auch ganz unterschiedliche Reaktionen bis hin zu von uns durchaus intendierten Wahrnehmung, dass man da jetzt als CSU-Mobil in der Maffeistraße unterwegs wäre und weil man halt gelb und blau hat, etwas unterschiedlich zu den echten CSU-Farben, durchaus mit Bewusstheit ausgewählt. Und der Löwe, ein bayerischer Playmobil-Löwe und eine Raute, die einen Sowjetstern trägt, etc. Also gespielt mit den verschiedensten Motiven und auch da wurde dankend darauf eingestiegen. Und das als Gesprächsgrundlage, mehr finde ich, kann man sich gar nicht wünschen. Du hast auch positive Erfahrungen gemacht bei der Unterschriftensammlung. Du hast mir das vorhin kurz erzählt. Ja, also diese Prinzessin-Geschichte. Ja, also ich habe halt gestern, nachdem ich gesammelt habe, irgendwie im Restaurant mit ein paar Freunden die Karten durchgeschaut und da war halt eine Unterschrift drauf. Ich sage jetzt nicht den Namen, da gibt es anscheinend mehrere von, Prinzessin von Bayern. Ich sagte halt laut am Tisch, will mich da einer verarschen. Und dann kam aus der anderen Ecke im Restaurant, nee, die gibt's wirklich. Die wurde dann auch beschrieben, wie die aussieht. Das war die Frau. Und ich habe dann irgendwie gedacht, das ist doch echt. Also ich meine, ich fand das irgendwie sehr interessant, welche Leute, wie gesagt, in der Gegend sich auf ein Gespräch eingelassen haben. Und ich finde auch, also ich habe lange überlegt, ob ich diese Unterschriftenaktion, was natürlich für die Zeit, in der Zahlen eine große Rolle spielen, per Internet mache. Und mir war ganz wichtig, das persönlich zu machen. Also mit Postkarten, die man in der Hand halten kann, dann gebe ich vielleicht irgendwie, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, oder ich sage sie nicht, nur im Bundestag ab. Also die Unterschriften gehen an den Bundestag zurück, da steht drauf, also alle unterschreiben, die hier sind übrigens, da steht drauf, dass sie doch bitte die echten Minen und Streumunition entfernen sollen und nicht irgendwie Kunstobjekte oder Plastikminen aus Ausstellungen. Und mir war es eben wichtig, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, auf die Gefahr hin, dass es dann eben nicht so viele sind. Und dass es hier passiert, das ist auch, die Geschichte gebe ich auch noch zum Besten, das ist auch, ich habe vom Bundestag letzte Woche mit einer Freundin auch Unterschriften gesammelt und da ist es passiert, dass ich wurde dann gleich entsorgt von dieser langen Schlange vom Reichstag, das war klar, hätte ich auch mit rechnen müssen. Die waren dann aber sehr nett, haben gesagt, wo ich stehen kann, dass da auch Leute vorbeikommen und dann kamen wieder zwei Sicherheitsbeamte. Und ich habe dann gesagt, hallo, wollen Sie vielleicht auch unterschreiben? Und die gucken sich die Postkarte an und sagte der eine dann, na, die Kiste, die kenne ich doch. Und dann habe ich irgendwie angefangen zu lachen. Es stellte sich raus, dass das einer der Sicherheitsbeamten war, der die Kiste inspizieren und wahrscheinlich auch entsorgen musste. Und der hat dann unterschrieben und hat halt gesagt, weiter so. Und das war irgendwie total gut. Also ich habe eigentlich gute Erfahrungen gemacht, auch in Berlin, nicht nur in Bayern. Ist jetzt wahrscheinlich zu früh für euch beide, ein abschließendes Resümee über die Arbeit und den heutigen Tag zu ziehen. Ich würde trotzdem gerne wissen, was ihr für euch selbst und für eure weitere Arbeit aus dem Projekt mit nach Hause nehmen wird, Marold. Vorher kurz angedeutet, es geht ja die nächsten Tage dann noch etwas weiter und in der Form, als dass ich da selber auch versuche, eben noch weitere Gespräche darüber zu führen, über diese möglichen Ideen und wie man die auf heute vielleicht umwidmen oder anwenden könnte, besser gesagt, jenseits des Grundgesetzes. Das hat mich abgesehen davon ganz praktischen Fragen bestärkt, dass es dann mal wieder besser ist, bestimmte Dinge nicht in Personalunion zu machen und dann doch lieber noch jemanden zu fragen, der vielleicht doch sein Auto fahren kann. dass, denke ich, genau um solche Punkte geht und dass man das in der Form nicht wirklich oft genug tun kann. Und das hat sehr viel mit Zeit zu tun, also unabhängig davon, dass es dann irgendwann mal natürlich insofern anstrengend ist, als dass man dann, wenn man 8 Stunden durchredet, auch nicht mehr ganz so frisch ist, wie man das am Anfang der 8 Stunden war. Und das ist natürlich ein ganz anderer Moment, eine ganz andere Haltung, wo man dann auf Leute trifft und mit denen selbst auch spricht und Dinge verhandelt. Ich glaube, das müsste man natürlich Wochen und Tage, Wochen und so weiter lang machen, um mehr oder minder so etwas auch anzuregen. Und ich glaube, bei bestimmten Leuten funktioniert das auch. Ich kenne das aus anderen Zusammenhängen auch, dass es als Anregung funktioniert, dass man sich über etwas anderes unterhält. Für mich fing das schon in den letzten Tagen an, beim Kopieren von 2, 3 Bildern aus Büchern zu dieser Zeit, wo dann junge Menschen sich da mit eingeschaltet haben, die irgendwie ihr Geschichtsabitur zur Räterepublik gemacht haben und ganz begeistert waren darüber, was es da für Bücher darüber gibt, weil sie alle ihre Informationen nur aus dem Internet hatten. Und zugleich aber wiederum ganz bestärkt dann aus diesem Gespräch herausging, weil man sich gegenseitig versicherte, dass es eigentlich ja viel wichtiger wäre, was man darüber dann selber und in welcher Form man sich austauscht und was man damit dann auch tatsächlich anfängt. Ich glaube, genau darum geht es. Und so sehr ich dann hoffe, das bei Einzelnen vielleicht anzuregen, ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber anzustoßen, hoffe ich auch, dass man das dann entsprechend selber auch weiter schafft, diese Neugierde aufzubringen. Und bei dir, Shirin, hat sich die spirituelle Erfahrung eingestellt nach der Meditation oder während der Meditation? Na, ich arbeite dran, nicht? Also auf die Frage, es sind ja 2 Fragen, einmal die spirituelle und dann, wie das Projekt weiterläuft. Das Spirituelle, ich glaube, das ist so eine Privatsache. Mhm. Mir tut's gut. Also das war heute sehr schön, aber ich glaube, also arbeitstechnisch geht es, glaube ich, darum, einfach weiterzumachen und einfach ist in Anführungsstriche, also weil ich merke schon, dass selbst wenn man glaubt, friedlich oder gewaltfrei oder still zu arbeiten, dass das enorme Irritationen hervorrufen kann, die mich auch irritieren. Also ich habe das verglichen mit einer Mücke, also ich steche und die anderen jucken sich aber. Also das ist irgendwie, und ich glaube, dass es wichtig ist, trotzdem weiterzumachen, wenn man an was glaubt, weil die Reaktionen kommen und man kann auch sozusagen dann Sachen ändern. Also mir geht's halt weiter darum, Geschichten zu erzählen und teilweise, also das Diagramm, was da drüben hängt, ist eigentlich auch nur eine Struktur von einer Geschichte. Es geht gar nicht so sehr darum, dass jeder den Mönch gesehen hat, der im Bayerischen Hof ist. Das ist eine Geschichte, die kann man weitererzählen oder dass irgendwie jemand die Holzkiste gesehen hat, sondern es ist einfach ein Geschichten erzählen, die man teilweise mitkonstruieren kann. Und was ich eben toll finde, ist den persönlichen Kontakt mit Leuten. Also der ist mir sehr, sehr wichtig. Und dann mache ich weiter. Ach so, ich möchte noch eine Sache sagen. Es ist auch total wichtig, also das ist jetzt keine Einschleimerei, also es ist echt wichtig, solche Stiftungen zu haben, weil ich glaube, mein Projekt wäre nicht so weitergelaufen, wenn dieser Preis nicht gewesen wäre. Also ich war echt frustriert, ich war auch einfach traurig und ich war sauer und ich wurde auch aggressiv. Also genau das Gegenteil von dem, was ich heute machen wollte. Und auch wenn ihr sozusagen Schwierigkeiten hatte mit dem Mönch im Bayerischen Hof, was ich verstehe, aber das hat geholfen, diese Geschichte weiter zu stricken. Und ich kann einfach nur anderen Leuten wünschen, dass die irgendwie auch solche Unterstützung haben, gerade für längere Projekte. Ich würde jetzt gerne das Podium öffnen und Fragen vom Publikum entgegennehmen. Sie haben sicher vielleicht auch Fragen oder Anregungen oder Kommentare. Ich würde mir nur das, was die Menschen erzählt haben, interessieren. Also wenn vielleicht jeder von Ihnen beiden noch kurz erzählt, was so eine beste Geschichte war, die jemand von der Straße gesagt hat, als er zu dem Thema inspiriert worden ist. Mhm. Inwieweit ihr in den Gesprächen auf die Frage von Selbstorganisation sozusagen so als eine Quintessenz gekommen seid und was die Leute zu der Situation, sich selber zu organisieren oder vielleicht sich selber zu organisieren, zu Situationen, in denen sie vielleicht gefordert sind, sich selber zu organisieren, gesagt haben oder ob es praktisch beim historischen Rückblick geblieben ist. Zu großen Teilen ist es bei dem historischen Rückblick geblieben. Das hatte sehr viel was mit Zeit zu tun. In die längeren Gespräche im Rahmen dieser Räte-Radio-Aktion waren einige Geschichtsstudenten, ein Doktor der Geschichte, der sich als einer der wenigen wirklich mit Anarchie, Syndikalismus und Arbeiterbewegung auseinandersetzt, wo wir dann eingehendere Gespräche geführt haben, die genau auf sowas abzielten, wie sowas heute eigentlich auch aussehen könnte, die ihrerseits wiederum dann mit entsprechenden Passanten, Leuten, auf die man da getroffen ist, darüber gesprochen haben. Um genau zu diesem Punkt zu kommen, also ich denke, in so einem Rahmen kann man sowas anregen, müsste man eigentlich dann, was in den einzelnen Fällen, wo ich da in Gesprächen involviert war, dann auch von meiner Seite angeboten wurde. Deswegen finde ich auch gut, dass es diese Tage gibt jetzt morgen und übermorgen, wo man wirklich Zeit hat, sich da nochmal eingehender darüber damit auseinanderzusetzen. Also in der Situation, wo jemand kurz gefragt wird, zu diesem Thema kommt erstmal ein kurzes Statement, dann kann man da natürlich entsprechend weitersprechen. Da bräuchte man, glaube ich, mehrere 24, also einfach mehrere Tage, um genau dann mit dieser Zeit umgehen zu können, die man vielleicht da auch den einzelnen Menschen darüber hinaus entlocken kann. Die Frage war hier jetzt ja auch nach den schönsten Geschichten. Ich habe das vorher schon so etwas anekdotisch gemacht, ganz im Bewussten, weil es dann natürlich auch ernsthaftere Geschichten gibt. Wenn aber ein Sachbearbeiter des Kreisverwaltungsreferates mich fragt, was denn mit diesem Räteradio auf sich hätte und welche Beschriftungen da drauf wären. Und das wäre ja Werbung. Und für wen man da Werbung machen würde. Und ich versuche dann eben entsprechend zu erklären, dass man natürlich für diese Sache in dem Moment wirbt. Da steht auch eine Webseite drauf und über die kann man das dann entsprechend hören und so weiter. Und er meint dann, er müsste das ganz genau fragen, weil es da ja auch um Wirtschaftsförderung ginge, die wäre nämlich verboten. Und dann kam das Beispiel, was ich sehr schön fand, apropos Selbstorganisation. Denn wenn jetzt zum Beispiel BMW für ihren neuen Sicherheitsgurt straffer werben würde im Rahmen einer Demonstration, dann wäre das verboten. Und also das empfinde ich entsprechend genauso wichtig, genau innerhalb solcher Institutionen, die da permanent mit solchen Veranstaltungen zu tun haben, mit Demonstrationen, mit vielen, mit wenigen. Also ich glaube, ich persönlich habe das so auch noch nicht erlebt, dass einem dann die begleitenden Polizisten sagen, Mensch, das müssen Sie jetzt nochmal machen, aber da sollten dann schon mehr Leute kommen, da müssen wir noch ein paar mehr Leute haben. Also die ihrerseits damit dann in irgendeiner Form etwas anfangen können und von uns auch immer wieder befragt wurden. Und das ist ein Teil der schönen Geschichten, muss man sagen. Aber es ist natürlich ganz genauso schön, wenn Jugendliche mit 14 sagen, dass sie gerne nach Lenggries grüßen möchten, wo meines Wissens auch einer der Freikorps aus dem Oberland herkam. Also diese Verbindungen, die sich da schließen lassen und die man dann genau entsprechend auch besprechen oder ansprechen kann, da ist jede dieser einzelnen Sätze oder ein der ungarischen Räterepublik oder Räterevolution erzählt hat und sich anhand dessen ungefähr vorstellen konnte, was in München passierte, weil er das vorher wiederum nicht wusste, aber sich selber die Fragen beantwortet hat, dass ja, das sind genau solche Geschichten, die man dann entsprechend mitnimmt oder die einem da sehr im Kopf bleiben. Bei dir, Shirin? Ja, also ich habe ja eine so Geschichte da vom Bundestag oder hier heute schon erzählt. Ich versuche mal, die beiden Fragen zusammenzunehmen. Ich fand diese Unterscheidung, also ich habe mit diesem Sicherheitsbeamten vor dem Reichstag nochmal gesprochen, ob er jetzt vielleicht Ärger kriegen würde, wenn er unterschreibt, während er eigentlich diese Kiste mit inspiziert hat. Und was ich interessant fand, war, dass er eine ganz klare Unterscheidung in privat und arbeitstechnisch gemacht hat und gesagt, privat halte ich Greenpeace vom Bundestag fern, aber abonniere die Zeitung oder so. Und diese Teilung finde ich, also ich kenne die natürlich, kennt jeder, ich finde die sehr, sehr schwierig, weil es einfach zwei Wertesysteme sind, privat und öffentlich. Das fand ich interessant. Was ich auch so, jetzt mal nicht so eine spektakuläre wie ein Sicherheitsbeamter oder eine Prinzessin, was mich erschrocken hat beim Unterschriftensammeln, da fuhr ein Typ auf dem Fahrrad vorbei und ich sagte, wollen Sie unterschreiben? Und dann sagte er, worum geht's im Fahren? Dann sagte ich, Landminen. Und dann rief er nur mir zu, ah, die bauen, die müssen alle aufgehängt werden. Also ich meine, das ist vielleicht eine kleine Geschichte, aber das ist irgendwie, ich habe dann gedacht, oh je, ja, nein, unterschreib lieber, das ist, also, ja, ich fand eigentlich, ich fand ganz oft ältere Frauen total interessant, die sich einfach Zeit genommen haben, ja, ich muss das echt mal so sagen, also die wirklich irgendwie, während sie dort standen und man im Gespräch war, man sah, dass die irgendwie nachdenken und die auch, ich fand auch die Leute gut, die nicht sofort unterschrieben haben, sondern die sich, also auf dieser Karte steht halt, ich habe mich versucht kurz zu fassen, aber steht doch ein bisschen viel Text drauf, die sich das einfach erstmal durchlesen. Oder ich habe am Anfang gedacht, ich habe unheimlich viele Karten verteilt und habe gedacht, da kommt nichts zurück. Und es kommen Karten zurück. Also das ist keine Organisation, also dass sich Leute organisieren, aber das ist sozusagen ein Schritt mehr zu tun, als wie viele gesagt haben, ist ja toll, dass Leute das machen. Also die irgendwie sich irgendwie freuen, aber dann immerhin nochmal eine Postkarte wegschicken, eine Briefmarke draufkleben. Und es waren natürlich dann auch gestern hier in München, war eine Französin, die unterschrieben hat und die hat dann erzählt, was sie macht gegen Landminen in Frankreich. Also die haben sie ja dort von ihren Aktionen erzählt. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Also so, um so ein Spektrum aufzubauen auf deine Frage. Gibt es noch Fragen? Brauche ich ein Mikrofon? Achso. Ich weiß nicht, ob es jemand weiß, aber der einzige Ministerpräsident in Deutschland, der in keiner Staatskanzlei abgebildet und präsent und erinnert wird, ist genau der, der den Namen dieser Kulturstiftung trägt. In der Bayerischen Staatskanzlei ist sein Bild nicht vorhanden und auch in keinem deutschen Museum, in keinem Ruhmeshalle und sonst wo. Das hängt sicher damit zusammen, dass eine hohe Symbolfigur ist, die große Feindschaft in den konservativen Kreisen auslöst und ausgelöst hat, vom Antisemitismus über die Kulturfeindlichkeit, also Literatenrepublik, nicht? Also der Schriftsteller, der auf einmal sich in die Politik verirrt. Vielleicht wäre das, wenn ihr da noch ein bisschen weitermacht mit Interviews und so weiter, eine Anregung, dies auch mal zu thematisieren. Könnte vielleicht so die Anregung sein, einmal konkret darüber nachzudenken, was das für heute bedeutet. Kannst du noch was dazu sagen mit diesen Gegnern in Bayern? Weil ich hatte gestern eine Situation, wo ein Mann, der ist einfach vorbeigegangen erst, der kam dann nochmal zurück und der hat mir dann, also versucht zu erklären, hat das sehr eloquent gemacht, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden, warum Eisner zu Recht ermordet wurde. Also gibt es, ja, ernsthaft, sehr, ja, und ich habe ihn es dreimal wiederholen lassen, aber ich bin einfach geschichtlich wahrscheinlich nicht versiert genug, um überhaupt dieser Struktur folgen zu können. Aber weil du sagst, es hängen keine Bilder, es wird sozusagen verschwiegen, gibt es da so eine Art Zeitgeist in Bayern? Oder erklär das mal. Also warum wird der sozusagen zum Tabu? Ja, erklären, glaube ich, kann man es sehr schlecht, weil da sehr viel Unerklärbares und Unterschwelliges vorhanden ist an Aversionen, an Ängsten. Antisemitismus hat keine rationale Erklärung, ja, sondern es ist sehr irrational. Also du würdest sagen, es ist primär Antisemitismus und gar nicht... Nicht nur, nicht nur, das ist ein Aspekt. Okay. Also zum Beispiel die SPD hatte ja 1918-19 Kurt Eisner als einen Kosmanowski, der als Ostjude irgendwo in Lwów geboren worden sei, denunziert, was überhaupt jeglicher Realität entbehrt. Das heißt, der Antisemitismus braucht ja gar keine Juden, das Feindbild braucht gar keine Konkretion, sondern braucht sozusagen einfach ein Feindbild und das malt man sich selber. Und in der Politik, das ist also auch ein Satz, den Kurt Eisner sagte in seiner großen Rede, die er hielt in die Stellung der revolutionären Regierung zur Kunst und zu den Künstlern, ein Politiker, der in Deutschland im Verdacht steht, ein Gedicht schreiben zu können, ist hinreichend verdächtig, von Politik nicht zu verstehen und unfähig zur Politik zu sein. Und das ist bis heute so. Ich glaube, es gibt keinen einzigen, der, also wenn man absieht von Dieter Lattmann, glaube ich, der einzige Schriftsteller war, der mal in einem deutschen Bundestag saß, sonst gibt es das nicht. Wenn wir in andere Länder schauen, ob in Frankreich, Italien oder in Tschechien, sieht das ganz anders aus. Also das Feindbild des Literaten, des Schriftstellers, des Künstlers, der im Grunde genommen, den man fernhalten muss von dem gesellschaftlichen Dialog, das ist etwas, denke ich, was bis heute gilt. Und das ist etwas sehr Irrationales aus der Tradition der deutschen, ich will sagen, Irrsinnsgeschichte her resultierend. Okay. Mein Name ist Erika Grubert. Ich bin leider schon sehr alt und gehbehindert. Und mich hat eine Studentin angerufen, seit sie heute mit dem Bus durch München gefahren. Ja. Aha. Das würde mich doch interessieren. Ich war jetzt aber bei der... Achso, ich muss hier besser reinsprechen. Ach, ihr nehmt es auf. Naja, ist auch wurscht. Ich war heute eingeladen zu der Ausstellungseröffnung vom Winfried Seetmeier, der vor 20 Jahren zweiter Bürgermeister war und dem es eigentlich zu verdanken ist, dass, als wir endlich durchgesetzt haben, dass in der heutigen Kardinal-Faulhaber-Straße, wo Eisner ermordet wurde, ein Stolperstein hinkam. Ich habe 20 Jahre für ein Eisner-Denkmal gekämpft und als es dann, dass es so ein Stolperstein soll, war ich eigentlich nicht dafür, wollte es so groß ist und über den Körper drüber steigen. Aber wie denn auch sei. Jedenfalls, ich kenne die Bildhauerin, die das gemacht hat und die hatte schon alles fertig und 7 Wochen vor der Einweihung, ist denn die alte zur Eröffnung, kam plötzlich, da stand Kurt Eisner, Begründer des Freistaates Bayern. Und damit wir in München eine getrennte Müllabfuhr gab, haben sich die Schwarzen bereit erklärt, wenn an der Stelle nicht steht, Kurt Eisner, Begründer des Freistaates, weil das ja immer so strittig ist, dass ausgerechnet ein roter Freistaat ausgerufen hat, und hat er wirklich, also das ist unzweifelbar, dann sind sie in München für die Mülltrennung. Und dann hat der zweite Bürgermeister Zeltmeier veranlasst und hat es formulieren lassen, und darum steht es jetzt dort, Kurt Eisner, nachmaliger Ministerpräsident des Volksstaates Bayern. Und heute wollte ich bei seiner feierlichen Eröffnung wissen, was ein nachmaliger Ministerpräsident ist. Also, und was ist es? Er hat es also abgeleugnet, also er schreibt, er gibt doch nicht so einen Unsinn in Auftrag. Mir hat eine Kunsthistorikerin schon gesagt, ja, da sollte geehrt werden mit nachmalig. Ob ich dann noch nie auf einem bayerischen Friedhof gewesen bin? Da habe ich gesagt, doch, das war ich schon oft. Ja, da steht doch oft dort nachmalig. Da habe ich gesagt, ja, wenn der Xaver Grandlhuber Viehhandler war und dann hat er Mordsgeschäft gemacht und dann hat er sich den Gasthof zum Goldenen Ochsen gekauft. Da steht dann dort sowieso Viehhandler, nachmaliger Inhaber des Ochsenwirts. Aber was das an der Todesstelle mit Kurt Eisner, also ich kenne euch nicht und ich weiß gar nichts, also ich war jetzt dann da und fürchterlich war es. Naja, und ich habe es überschätzt, dass ich so schlecht laufen kann. Ich habe jetzt so furchtbar lang gebraucht. Ich habe mich mit Kurt Eisner intensiv beschäftigt, schon seit über 50 Jahren. Und ich war mit seiner Enkeltochter aus der ersten Ehe befreundet, die leider seit 2 Jahren nicht mehr lebt. Ich weiß also auch die familiären Hintergründe. Also, und ich habe auch ordentlich Geschichte studiert. Also ich habe bayerische Geschichte studiert und gilt als Revolutionsspezialistin. Das ist ein guter Titel. Ich bin da aber nicht sehr wohl angesehen und liege mit einigen Leuten im Streit. Also zum Beispiel vor 2 Jahren, als es ja nicht mehr abzuleugnen war, dass eben das mit dem Freistaat ist halt so, hat der Johannes Merz fertiggebracht, ein Buch zu dickes Buch zu schreiben, aber mit der Begründung, ja, es hat er halt, aber es war ihm nicht ernst. Das ist ganz, und da, es wird immer überall, auch was ich jetzt heute in der Zeitung und so gesehen habe, immer, dass ein Jude war und aus Berlin gekommen ist und in Bayern da nicht richtig anerkannt war, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt, dass er in Berlin geboren ist, aber er ist durch Zufall in Berlin geboren. Eigentlich hat die Familie aus Mähren gestammt, also gleich neben Bayern, also aus dem Habsburgerischen. Also das, und es liegt aber daran, der Erste, der eine Biografie geschrieben hat, das war ein Amerikaner, und der konnte sich in die Situation halt überhaupt nicht reinsetzen. Und dann, also der Eisler war weder ein Kommunist, war er überhaupt nicht, von seiner Art her, lag mit der Rosa Luxemburg im fürchterlichen Streit wegen mancher Sachen, und er war ein, er war bei der USPD, da wird immer gesagt, er wäre Vorsitzende gewesen, war er nicht, er war einfaches Mitglied, also die Unabhängige. Und heute habe ich auch wieder im Rundfunk gehört, ja, er hätte erst für die Kriegskredite gestimmt und dann hat er langsam gesehen, nee, das ist doch nicht das Wahre. Das ist ein absoluter Schmarrn, als habe ich heute 3-mal gehört im Bayerischen Rundfunk. Ihr seid es nicht für Bayerischen Rundfunk. Noch nicht, Marold. Ist mir wurscht. Was er nie konnte, weil er war gar kein Abgeordneter. Also wo kann der für Kriegskredite stimmen, wenn er gar nicht Abgeordneter war? Da haben ein paar Leute was geschrieben und einer schreibt dann von anderen ab. Und dann ein ganz großer Fehler ist, ganz viel hat der Oskar Maria Graf geschrieben. Da ist manches sehr gut, was er geschrieben hat. Aber er hat da die dichterische Freiheit, das ist nicht unbedingt die Realität. Aber dazu würde ich dann was sagen. Was ich bei Oskar Maria Graf sehr, sehr schön fand, also dass ja Oskar Maria Graf irgendwie ganz klar sagt, der Eisner ist es. Ne? Also es gibt ja irgendwie die Sequenz, wo er sagt, der Eisner ist es, und er hält dann auch auf den Eisner. Was ich sehr schön fand, was Sie gerade eben sagten, dass Eisner kein Kommunist war, weil damit hätte ich jetzt auch ein Problem gehabt, so prinzipiell. Und ja, aber vorhin hatten wir eine ganz andere Frage im Raum und ich weiß die Frage nicht mehr, ich weiß nur noch, was ich darauf antworten wollte. Was eine echt total schwierige Gemengelage ist, die Sie eben auch ein bisschen ausgedrückt haben, dass hier zum Beispiel Thomas Mann zitiert wird, ich weiß nicht an welcher Stelle, aber ich weiß, dass es also aus von ihm stammt, dass er schon ein bisschen glücklich war, als der ganze Spuk vorbei war, der Spuk der Räterepublik sozusagen, und dass man wieder durchatmen konnte und so weiter und so fort. Und das macht mir den Mann nicht sympathischer. Und das nächste Ding ist, dass er ja andererseits sich dann wieder darauf besinnt, dass der Antikommunismus sozusagen die größte Torheit des Jahrhunderts ist, wo dann Hannah Arendt zu Recht sagt, dass man sich nicht ewig auf diesem Satz ausruhen darf und dass man den nicht ewig überzitieren kann. Ich bin in der DDR sozialisiert, also ich habe so eine leise Ahnung, wo das hingehen konnte, und kann mich damit überhaupt nicht identifizieren. Womit jetzt? Mit dem Hannah-Arendt-Spruch oder mit dem? Mit Kommunismus und mit, okay, Lenin, also, okay, und also es ist einfach eine totalitäre Angelegenheit. Ich hatte aber bei der Lektüre, gerade bei Oskar Maria Graf, einfach das Gefühl, dass der Einzelne einfach, das klingt jetzt super banal, also ein ziemlich feines Gespür von Welt hatte und einfach eine ganz andere Vorstellung hatte. In dem Moment, wo er sich sozusagen hat er hingestellt und hat gesagt, ich mache das jetzt. Und er hat es ja leider auch nicht lange machen können, aber ich glaube, dass überhaupt die ganze Räterepublik, zum Beispiel über Hans Beyer, wir hatten das heute tagsüber mehrfach, so massiv instrumentalisiert wurde, Und ich glaube überhaupt, das Hauptproblem ist, dass die Räterepublik und die Münchner Räterepublik ihre Zeit voraus war, dass man panikartige Angst hat, was da Wildfremdes jetzt gerade passiert. Und dass aber relativ schnell auch ganz klar war, dass man das politisch instrumentalisieren kann, und zwar für beide Seiten, also für die Nazis später, aber auch für die Kommunisten. Und also gerade wenn ich Wir sind Gefangene von Oskar Maria Graf lese, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, habe ich das Gefühl, das ist irgendwie Pop, das ist auf der Suche nach irgendwie was ganz Geeigneten für alle, und es ist denen nicht gelungen, den wenigen, also genau das Geeignete zu finden. Und was hinterher raus geworden ist, ist Politik, und das ist, also das ging mir ziemlich nah, als ich das Buch las. So. Wollten Sie noch? Das kann ich gut verstehen. Also ich weiß auch die Hintergründe von Oskar Maria Graf. Ich habe gerade eine Zeit lang an der Volkshochschule Vorträge gehalten über Oskar Maria Graf und so. Aber man darf beim Oskar Maria Graf, was er geschrieben hat, hat er im Nachhinein geschrieben, 10 Jahre später. Und man darf eins nicht vergessen, der Oskar Maria Graf ist hier in München völlig orientierungslos als Schriftsteller herumgeirrt und wusste eigentlich nicht recht, wohin und so. Und außerdem ist er immer sehr oft sehr betrunken gewesen. Also das müssen wir alle Schreiben eingehalten. Das verstehe ich, aber was mir total sympathisch ist, ist die Orientierungslosigkeit. Ja. Also weil, ich meine, man sucht ja irgendwas, und es macht für mich jeden verdächtig, der sofort ganz genau weiß, wie es geht. Ich hatte einer der wenigen, der einigermaßen wusste, war der Eisner. Und es wird immer behauptet, das ist alles durch Zufall geschehen. Es ist nichts durch Zufall geschehen. Der ist ja seit Ende Januar im Knast gesessen, weil er den Streik angeführt hat, 1918. Und dass er endlich mal zur Ruhe gekommen und hat sich alles ganz gut überlegt, wie das zu machen wäre, weil das mit dem Krieg kann nicht weitergehen. Und er wird auch immer so als weltfremder Schreiber, also entweder Kommunist, ganz schlimmer Kommunist, oder so ein weltfremder Schreiberling, jedenfalls kein Politiker. Und er hat aber als erstes erkannt, das Wichtigste, was man muss sich mit Bauern verbünden, sonst hat alles gar keinen Sinn, sonst klappt die Lebensmittelversorgung nicht, dass Milch in die Stadt reinkommt und so. Und drum ist als dann 2 Tage später die Revolution generell, also in München ist ja 2 Tage früher ausgebrochen, war die einzige mit Arbeiter, Soldaten und Bauern. Also Niederbauern, Bayern, 2 Bauern, also die Gebrüder Gandorfer, wovon der Älteste wahrscheinlich dann ziemlich schnell ermordet wurde. Es ist zwar nicht bewiesen, aber also deswegen war er auch nicht weltfremd, dass er sich sowas gleich überlegt hat. Und das Ganze auf der Theresienwüste war sehr wohl geplant. Und dann hatten sie aber die Eisner mussten sie aus dem Knast entlassen, weil, wie hieß er denn, der ehemalige Papst? Ich habe keine Ahnung von Päpsten, weiß nicht. Ja, das ist eine Ausnahmeerscheinung, mir fällt jetzt der Name nicht schnell, ich sehe den ganz genau vor mir. Der hat aus Gesundheitsgründen, der war verwundet und musste aufhören, und darum hat man stand zur Wahl ein, und da musste er im Oktober entlassen werden. Also ist er 14. oder 15. Oktober, weiß ich jetzt nicht genau, entlassen worden, und dann hat er das alles vorbereitet gehabt, also auch schon mit Kassiba aus dem Knast und so. Und jetzt muss ein End hergehen, weil dass der Krieg zu Ende ist, und da kann man nicht warten. Und München hat ein unwahrscheinliches Glück gehabt, weil die Österreicher haben ja eher kapituliert. Und die deutschen Matrosen, in Kiel fingen sie ja dann an zu meutern, die Matrosen, und die Matrosen, die am Mittelmeer waren, in Pula und so, über die österreichischen Verbündeten, die waren gerade alle in München, in den Kasernen. Und darum war das so toll, die haben natürlich mit Begeisterung mitgemacht. Also es waren keine einheimischen Matrosen. Wenn man da Fotos sieht, sieht man auf den Fotos so wahnsinnig viele Matrosen, die da drauf sind. Das hat damit zu tun, die wurden hier eingelagert in Kasernen und sollten nach Kiel verschafft werden zum Entsatz. Die hatten natürlich auch keine Lust. Die sind natürlich mit Freuden hinter Kurt Eisner hergegangen. Also es wurde auf der Theresienwiese, es war nicht Zufall, es war geplant, es war sehr. Also ich rede, es geht vielleicht so ein bisschen komisch an, dass ich das so erzähle. Also ich habe das mit Unterlagen und also wie gesagt, ich habe mich mein ganzes Leben lang habe mich damit beschäftigt, aber ich habe mich nicht drum gerissen. Ich bin in Nürnberg auf so eine Copperlevel-Akademie gegangen, musste Klavierunterrichten nehmen und der Ehemann von meiner Klavierlehrerin war ein Freund vom Eisner. Also bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden. Und dann später habe ich aber ordentlich Geschichte studiert. Ja, vielen Dank für die vielen Kommentare und Beiträge und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei den Preisträgern. Ich denke, dass wir noch genügend Zeit haben, hier gemeinsam zusammen zu sein, ein Bier zu trinken, ein Wasser, ein Saft und noch weiter die Ereignisse in der Zeit von 90 Jahren zu besprechen und möchte jetzt die Diskussion dann schließen. Dankeschön. Danke auch.